alle Menschen nackt geboren, was besser hieße, ausgesetzt bin ich bis heute nackt geblieben, ungeschützt und oft verletzt. Ein Krebs bin ich und zwar von jener Art, die ihre Blöße meist. In Schneckenhäusern leeren Muscheln versteckt doch selber gerne beißt. Mich, weil ich nicht kriechen wollte, quer und seitwärts fortbewegt und so wie mir bemessene Strecke mehr als halb zurückgelegt. Dieser mühevolle Krebsgang färbt mir Bart und Schläfen grau. Tappte in so manche Falle, wurde erst durch Prügel schlau. Leichtgläubig bin ich oft gewesen, bin Phantomen nachgerannt, habe Freunde, die mich liebten, oft als solche nicht erkannt. Die bitte ich jetzt um Vergebung, ich sehe meine Fehler ein. Doch wenn sie nicht vergessen wollen, muss ich mir eben selbst verzeihen.